Montagmorgen ist es wieder einmal Zeit, es geht mal wieder los. Wieder geht es runter in den Süden, raus aus der Heimat, schön im Schoß. Nicht allzu groß ist daher die Vorfreude auf die arbeitsreiche Zeit. Das ist das Schicksal eines Pendlers, mache mich langsam bereit. Es ist so weiter schön gepackt, jetzt kommt die stundenlange Fahrt. Goethe und Schiller winken zum Abschied, jedes Mal ist es hart. Doch schon beim Start denke ich daran, am Freitag komme ich ja zurück. Spätestens Donnerstag am Abend steigt die Freude Stück für Stück. Es geht zurück in die Heimat, heim in Deutschlands grünes Herz. Goethe und Schiller grüßen wieder und gelindert ist der Schmerz. Es geht heimwärts, schon mal planen für den Tag und für den Abend. Demo oder FCRWE am nächsten Tag, das ist die Frage. Dieser Tage fühlt man sich plötzlich wieder heimisch. Was ich dir sage, ist mir indes auch nicht im geringsten peinlich. Der Weg ist steinig, wenn man den Westen nie gewohnt. Wenn man im Westen nie gewohnt, ist man gedanklich immer in der Heimat hinterm Horizont. Doch daheim, heute weiß ich, was das heißt. Man kehrt doch immerhin zurück, ist man noch früher oft verreist. Natürlich weiß ich auch, die Zeit hier geht vorbei. Und Kameraden gibt's auch hier, es ist keine verlorene Zeit. Und so geht's wieder heim, so wie fast jedes Wochenende. Heim in heimische Gefilde, in die eigenen vier Wände. Zum Messegelände, Feengrotten der Thüringer Legende. Von Barbarossa, von Lorenkirche hebt man zum Gruß die Hände. Schau, wie behende sich die Saale durch die Lande schlägt. Und wie der Wartberg dort bei Eisenach die alte Wartburg trägt. Wie unentwegt der Löwe das blau-rot-weiße Banner hebt. Wie man in vielen Gegenden die alten Traditionen pflegt. Freudig erregt erwartet man die nächsten Stunden. Nur in dieser kurzen Zeit ist das Heimweh überwunden. Unverzichtbar sind diese stetig schönen Stunden. So wird durch diese Regelmäßigkeit das Heimweh überwunden. Lyrischer Tribut für Deutschlands schönsten Gau. Die Farben meines Herzens, es schlägt rot, weiß und auch blau. Ich weiß genau, hier wurde ich groß, hier werd ich grau und alt. Hier geht es ehrlich und direkt zu. Ja, hier gibt's auch mal Gewalt, und zwar Gewalt, so wie die Fäuste unserer Jungs. Wenn es hier bei uns mal Stress gibt, rufen wir hier nicht die Bullen. Diese Nullen brauchen wir nicht, wir regeln das hier unter uns. Unsere Städte, unsere Regeln, wir regeln das hier unter uns. Und unter uns, in unseren Städten spricht man Deutsch, nicht dieses dreckige Kanakisch. Hart und stolz von Gott gewollt, als verbales Gold feier ich unseren Dialekt. Und nee, das ist G6, schön, weil das auch der letzte Wessi checkt. Und angeeckt ist man außerhalb der Heimat oft genug. Hab es versucht und bin gescheitert, aber man sagt, versuch mal klug. In diesem Buch ist das Kapitel Heimweh bald geschlossen. Thuringia, mein Blut und Boden, hab dich tief ins Herz geschlossen. Didn't wanna go there, didn't wanna stay there, what have I done? I made a mistake and now it's too late. This time you're gone. I ripped all of the color, everything duller, till it faded to black. Felt the distance grow.